Im gesamten Vertrag werden die Worte Gemeinschaft oder Europäische Gemeinschaft ersetzt durch Union, rezitiert ein junger Mann auf dem Platz der Republik in Prag aus dem Vertrag von Lissabon. Außer in Artikel 299 Absatz 6 Buchstabe C. Písmena C. Es klingt eher nach Büttenrede als nach Wahlkampf. Ernst gemeint ist es trotzdem. Seit Wochen ziehen die tschechischen EU-Kritiker durchs Land und muten ihrem Publikum etwas zu, was sich wohl selbst in Brüssel niemand freiwillig antun würde. Eine Marathonlesung des Lissabon-Vertrags. Einmal durch, ohne Pause. Spott und Gelächter sind natürlich erwünscht. Schließlich geht es darum, die EU-Reform als ein absurdes bürokratisches Machwerk zu zeigen. Doch meist bleiben die Akteure bei ihren skurrilen Veranstaltungen unter sich. Die Tschechen sitzen abends lieber im Biergarten und im Übrigen sind sie es leid. Der Dauerstreit um die EU hat sie ihre Liebe zu Lissabon entdecken lassen. Ich bin absolut für den Lissabon-Vertrag, weil Tschechien zu Europa gehört. Ich bin für den Lissabon-Vertrag. Es gefällt mir überhaupt nicht, wie unsere Politiker, vor allem Václav Klaus, damit umgehen. Ich habe das Gefühl, dass er die EU zerstören will. Er will zeigen, wie mächtig er ist. Die EU-Kritiker haben sich in Tschechien ins Abseits manövriert, wie auch in Polen und der Slowakei. Und so bekommt auch EU-Kritiker Klaus im Wahlkampf sein Fett weg. Bei einem Happening auf der Prager Burg treten tschechische Künstler in Klaus-Masken auf. 8 Kläuse parodieren das Original. Einer wäscht symbolisch Geld, ein anderer spielt mit dem Kopf seines Vorgängers Václav Havel Fußball, der nächste mustert sich eitel vom Spiegel. Und zum Schluss wird der Präsident von seinen Ebenbildern zur Rede gestellt. Warum verteidigen Sie russische Interessen? Warum kritisieren Sie nie Wladimir Putin? Warum lehnen Sie den Lissabon-Vertrag ab? Zwar haben sich in den Monaten vor der Europawahl 3 neue Anti-Lissabon-Parteien gegründet, sie spielen in den Umfragen aber praktisch keine Rolle. Dafür bestimmten die tschechischen Jugendlichen wochenlang die Schlagzeilen. Sie entdeckten im Europawahlkampf die Eierschlacht als politisches Ausdrucksmittel. Ihre Zielscheibe, der Vorsitzende der Sozialdemokraten Jiří Paroubek. Der ist zwar ein Befürworter des Lissabon-Vertrages, Paroubek war es aber, der den Sturz der Regierung durch ein Misstrauensvotum vor gut 2 Monaten herbeiführte. Vergangene Woche ließen die jungen Leute in Prag einen solchen Eierhagel auf den Spitzenpolitiker niedergehen, dass er entnervt aufgab und alle Wahlkampftermine absagte. Inzwischen ist der tschechische Eierkrieg zwar beendet, die jungen Leute haben ihre Aktion eingestellt, aber eines haben sie damit klargemacht. Die Tschechen sind in der EU angekommen, ihre Politiker allerdings noch nicht ganz.